Die koreanische zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Beitrag von Ri Kyung-su mit dem Titel »Die Kalkulation vom Handlanger ist immer billig«. Erschrocken vor den hintereinander folgenden extrem harten Offensiven der DFRK als weltanerkannter Atommacht gegen die USA, so hieß es im Beitrag, bieten die südkoreanischen Machthaber ihre amerikanischen Herren um eine reguläre Stationierung der strategischen Ausrüstungen auf der koreanischen Halbinsel, um somit ihre militärische Unterlegenheit auszugleichen. Sie halten jeden Tag geheime Besprechungen ab, unter anderem über den Plan für regulären Einsatz und ständige Stationierung der amerikanischen strategischen Bomber in Guam und dem US-Territorium auf der koreanischen Halbinsel, über Einsatz und regelmäßige Stationierung der amerikanischen modernsten Aufklärungsflugzeuge, Aegis-Zerstörer, Atom-U-Boote und Angriffsverbände um die atomgetriebenen Flugzeugträger. Dass sie so sehr erpicht auf die Einführung der Hightech-Waffen made in USA sind, offenbart sogar der US-Präsident Trump die Absicht für Waffenhandel, indem er sagt, dass er Südkorea erlauben wolle, die sehr modernen militärischen Ausrüstungen einzukaufen. Im Rahmen der Verbreitung des Gerüchtes über die Wiederstationierung der amerikanischen taktischen Kernwaffen ertönt sogar aus Südkorea die Befürwortung der eigenen atomaren Bewaffnung. Sie ahnen wohl nicht, worum es bei der Verstärkung der nuklearen Streitkräfte der DFRK geht. Nicht nur das, sie können auch nicht kalkulieren, was ihre Lärmmacherei mit sich bringen wird. Daraus kommt die Schlussfolgerung, dass die südkoreanischen Machthaber eben nicht weiter als die Marionetten sind. Wenn sie die Notwendigkeit der Wiederstationierung der amerikanischen taktischen Kernwaffen und ihrer eigenen nuklearen Bewaffnung hervorheben, so werden sie nur den Status der DFRK als Atommacht, den sie bisher hartnäckig ignorierten, anerkennen und sich als armselige Handlanger entblößen, die ohne Schutz und Genehmigung von den USA nicht existieren und keinen einzigen Schuss abgeben können. Ohne Ahnung davon, von wem ihr Schicksal abhängt, versuchen die südkoreanischen Politiker das Unheil auf sich nehmen und ihr lächerliches Benehmen ist mitleiderregend.